Bana bir masal anlat baba. Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Von Geistern im Schwarzwald. Auf einmal habe ich gemerkt, wie Eis, wenn du im Backe klebst. Janak der Bus. Sie hat mich geküsst. Eis auf der Wange. Da wird so der Frostiger in diesem Raum. Der Raum macht auch jetzt komplett dicht. Die müssen doch irgendwas haben, dass die Geist kommt hoch. Geschichten um Geschichten. Hikaye ardına hikaye. Also wenn ich die Jennifer nach Deutschland bringe, $1 Million. Immer wieder kommt er damit, dass ich diese Dubai-Story mit ihm verfilmen soll. Baba in Action. Ich fühle mich wie eine Held, aber eine verlorene Held. Ich verliere immer. Ich will Kaviar essen, stattdessen Kaviar kommt bei mir Traube. Wer bist du eigentlich für mich? Bist du Baba, Vater, Papa, Baba Jim? Sessizce fısıldıyorlar. Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Was ist mit den Geistern? Sie flüstern. Ich habe ja eine Kollegin gehabt, Deutsche, der heißt Andi. Und der hat mir gesagt, du hast Insolvenz gemacht, du brauchst jetzt viel Geld. Vielleicht kannst du auch dein Haus retten und das und jenes. Guck mal, es gibt eine Frau in Dubai. Superbaba Supermärchen. Von Jennifer, Jenna. Der Frau, die er aus den Fängen ihres Ehemannes, dem Scheich, gerettet haben will. Für 1 Million Euro und eine Rolex. Ich weiß nicht, wie oft ich Babas Dubai-Geschichte schon gehört habe. Natürlich hat mich Jenna nie angerufen, um diese Geschichte zu verfilmen. Aber dann hat Baba mir dieses Video geschickt. Hallo, ich bin wieder da. Und ich möchte euch etwas sagen. Es gibt Freundschaften im Leben, die immer halten. Egal was passiert, das sind wahre Freundschaften. Günni Gültekin ist ein wahrer Held. Mein Freund, mein Bruder, der alles für mich getan hat in einer ganz schweren Zeit. Es gibt sie also wirklich, diese Jenna. Baba und sie sitzen im Wald auf einem umgefallenen Baumstamm. Und dann kam Günni. Was er getan hat, was wir erlebt haben. Er ist so viel jünger und schaut sehr angespannt und unsicher in die Kamera. Also da kommt nichts anderes Vergleichbares mit, so unfassbar, was wir erlebt haben. Alibaba, Sindbad, alles in einem. Aber Günni wich nie von meiner Stelle. Es ist nicht nur ein Supermärchen. Diese Dubai-Geschichte war Gültekins Versuch, sich aus der Privatinsolvenz zu retten und der zukünftige Film, den er mit dir machen will, der für ihn wichtiger ist als die Geistergeschichte. Dabei weiß er ja noch gar nicht, warum die Geschichte für dich so wichtig ist. Ihr hört die letzte Folge der 6-teiligen Serie Babas Geister. Diesmal mit Ayla und ihrem Superbaba in Action. Vielleicht wird es ja noch was. Mit dir und deinem Superbaba. Am Gipfel des Berges. Dan Sirve Sinde. Meinst du, das ist illegal, was wir hier machen? Das ist doch Wald, Ayla. Hiç korkmuyorsun baba böyle şeylerde. Ja, so Sachen einfach zu machen. Du hast immer gar keine Angst, oder? Nein. Warum nicht? Was ich sehe, habe ich keine Angst. Was ich nicht sehe, da habe ich Angst. Was hat Gültekin gesagt? Was er nicht sehen kann, das macht ihm Angst. Bir göze çık. Ein Auge auf und wieder zu. Bir kapalı. Heute wollen wir zusammen mit Gültekin an den Ort, wo ihm 2015 die Kindergeister erschienen sind und die Geschichte, die wir hier erzählen, ihren Anfang genommen hat. Davor möchte Gültekin Ayla aber noch unbedingt ein seltsames Grab zeigen. In der Nähe der geflüchteten Unterkunft, in der er gearbeitet hatte. Und von hier kann man nicht weitergehen, oder was? Ich wollte diese Grab. Ich wiederum will mit Baba reden. Ich will ihm sagen, warum ich das alles überhaupt mache. Und dass es mir nicht nur um die Kindergeister geht, sondern auch um uns beide. Ich habe Angst. Ich lasse die beiden mal allein. aber nur ein bisschen. Am Sternenwirtshaus treffe ich sie wieder. Wir stehen vor einem dicht bewachsenen Berg. Um uns herum Gräser, Bäume, hohes Gestrüpp. Es ist heiß. Ich will versuchen, mit ihm heil diesen Berg zu erklimmen und am besten heil wieder herunterzukommen. Schaffe ich das? Schaffen wir das? Oh, hier sind überall Dornen. Die Dornen. Ich hänge fest. Sie pieksen. Ich kämpfe mich hindurch. Ich will es jetzt wissen. Şimdi şey olacak ya, radyo şeyse. Altı bölümlük. Serie. Erste Folge. Ondan sonra mesela birinci bölümü çok seninle alakalı. Benimle alakalı olacak. Es wird um dich und mich gehen. Okay. Eine. Türkçe mi oldu? Türkçe, Almanca karışık. Deutsch-Türkisch. Aber biz dinleyebilecek miyiz? Herhalde canım. İstiyorsan bittiği gibi ilk önce sana dinlettiririm. Klar, Baba, du darfst als Erster hören. Und dann geht's aber auch darum, wie geht's mir mit dir? Wie kommen wir jetzt hier runter? Wir müssen sola doğru git bence de. Ich sage dir, was ich von unserer Beziehung halte. Hani bizim bağımız çok iyi değil ya baba. Sie ist nicht so gut. Anscheinend verwirrt dich das. Nasıl iyi değil ki? İyi nicht gut. Es wird steiler. İyi mi sence? Senle ben. Sıkıntın mı var bende? Du fragst, sıkıntın mı var bende? Hast du Schwierigkeiten mit mir? Ich taumle ein wenig. Yani her zaman Baba. Öyle kolay olmadı yani. Es gab doch Streit zu Hause. Traurige Dinge, die passiert sind. Kavgalar oldu evde. Und du sagst, sowas gibt's in jeder Familie. Ama sıkıntılı şeyler de oldu yani, olmadı mı? Ja, her ailede oluyor. Es gibt ja aber wohl nicht in jeder Familie so einen Abenteurer-Papa wie dich. Tamam da her ailede senin gibi maceracı baba yok ki. Wie nett ich deine Abwesenheit ausgedrückt habe. Ich kämpfe mich durchs Gestrüpp. Manchmal hängt mein Hosenbein an einer Klette fest. Oder umgekehrt. Es ist eines der persönlichsten Gespräche mit Baba, das ich je geführt habe. Ich spreche auf Türkisch, in meiner Muttersprache. Ich winde mich. Dilim dönmüyor. Meine Zunge will nicht. Sie dreht sich nicht. Aber ich tue es. Ich mache dir Vorwürfe. Tamam ama o kadar sen kısa yapıyorsun. Şimdi her şeyi kısa yoldan getiriyorsun da. Du kürzt manche Wege ab. Du meidest es, bei manchen Themen in die Tiefe zu gehen. Ja, oralara ben girmek istemiyorum. Ich meide es ja auch. Ich will da auch nicht rein. Wie lässt sich über Dinge sprechen, die seit Jahren in einem liegen? Löcher, Leerstellen, Lücken, Durchbrüche, die mit Schränken, den hässlichsten ihrer Art, kaschiert wurden. Woraus besteht denn so eine Spachtelmasse? Und wie sieht das alles aus, wenn es fertig ist? Vielleicht mache ich ja alles nur schlimmer. Die Angst ist da. Und die Geister der Vergangenheit sind auch da. Hani niye bu mesela radyo projesini niye böyle aşırı arkasında duruyorum? Yani babam bir şeyler anlatıyor. Gerçek mi yani? Ben niye yalan söyleyeyim ki çocuklarıma? Du sagst, alles was ich erlebe ist echt. Jetzt muss ich da durch. Ich sage es dir jetzt. Ben seni çünkü... Benim yaşadığım her şey... Tamam ama ben seni tanımıyorum baba. Okay, aber ich kenne dich nicht, Baba. Das war's. Ich hab's gesagt. Ich hab es ihm gesagt. Was ich fühle und was ich mir wünsche, ist in diesem einzigen Satz. was viele Kinder sich wünschen von ihren abwesenden Babas, von ihren arbeitenden, betrügenden, überforderten, freiheitsliebenden, geliebten Babas. Seni tanımıyorum Baba. Ich kenne dich nicht, aber ich will dich kennen. Sei mein Superbaba. Der, der meine Hand hält, wenn ich in die Brennnesseln falle. Okay. Ja. Sind wir angekommen? Was machen wir jetzt? Du zeigst mir das vermeintliche Grab. Es ist ein Bildstock. Eine Erinnerung am Wegrand. Kein Grab. Macht nichts. Wir suchen gemeinsam den Weg zurück. Ben sen yalan söylüyorsun demiyorum. Ben diyorum ki sadece. Ben seni tanımıyorum. Ich sage doch nicht, dass du lügst. Ich sage nur, dass ich dich nicht kenne. Çünkü hep üretiyor, yani üretiyor derken hep bir şey anlatıyorsun sen. Ob ich dir vertrauen kann. Ob das, was du erlebst, wahr ist oder nicht. Çok geziyoruz, çok yaşıyoruz. Ne diyeyim şimdi? Şimdi. Und wieder sagst du, Kızım, meine Tochter, ich bin halt viel unterwegs, ich erlebe viel. Vielleicht habe ich finanziell nicht genug getan. Ich hatte alle Möglichkeiten, das zu machen, ja, das weiß ich auch. Ama maddi belki yardım edeyim. Ama Manevi'den bahsediyorum ben, manevi. Doch, das hast du, trotz Privatinsolvenz. Aber ich spreche von der seelischen Unterstützung, Baba. Kızım zaten yoktun sen yani. Kaç seneden beri dışarıdasın sen ya. Aber du lebst doch seit so vielen Jahren nicht mehr in unserer Nähe. Du lebst so weit weg. Wann kommst du wieder zurück? Die Luft zum Atmen und die Schlinge um deinen Hals zugleich. Die Ferne kann man ja auch anders überbrücken. Ja, Baba, tamam da. Yine de daha yeni yeni 2-3 seneden beri telefon açıyorsun. Und erst seit 2-3 Jahren kommen manchmal Anrufe von dir, Baba. Davor so gut wie nie. Hiç aramadın sen önceden. Açmıyorum. Ama açsana. Aber ruf doch mal an. Zeig mir, dass du da bist, Baba. Aber ruf doch mal an. Öptüm seni seni. Ruf an, weil ich vermisse dich. Ara beni. Öptüm seni. Ruf mich mal an. Ich schicke dir Küsse. Tamam, tamam, ara, ara beni. Ruf an, du fehlst mir. Wie eine Verrückte vermisse ich dich. O zaman söyleyeceksin, açacaksın sen. Seni söyleyeceğim, belki senden gelecek. Sen niye söylemiyorsun? Buna ihtiyacım var. Baba gel, biraz burada kal. Dedin mi hiç? Gelmedin mi? Yo, demedim hiç. Wow. Du sagst, es soll von mir kommen. Ich soll dich anrufen. Und dann bist du da. Ich dachte irgendwie, du willst das nicht. Yapalım dedin de yapmadık mı? Ja, ben diyorum işte kendime. Ağlamayana emzik vermezler bizim orada. Ağlamayana kaynışına. Wenn du weinst, dann kriegst du Schnuller. Wenn du weinst, kriegst du einen Schnuller. Söyleyeceksin kızım. Du musst es mir sagen. Ich brauche dich finanziell und seelisch. Bleib hier und hilf mir. Ich habe Angst, ich zweifle. Es gibt ein Problem. Dann nehme ich mir Urlaub und gehe nicht in die Türkei. Bu tarafa gelirsin. Her şey olur, her şey yapılır. Ich bleibe bei dir oder du kannst hierher kommen. Also alles ist möglich, alles ist machbar. Wenn man darüber spricht, kann man alles tun. Aber ich kann nichts tun, wenn du nicht redest. Um dich nicht zu stören, rufe ich dich nicht an und frage nichts. Suche die Schuld nicht immer woanders. Du musst auch ein wenig bei dir selber gucken. Du musst dich selber mit dem Stachel pieksen. Aua. Ich soll mich mit dem Stachel auch erstmal selber pieksen, bevor ich ihn woanders hinrichte, sagst du. Aua. Ich bin oft nicht da. Yokum. Die Schlinge. Dann wieder Varım. aber immer aus sicherer Distanz. Meide ich selbst die Nähe, die ich so vermisse. Eine Nähe, zu der ich mich bisher nicht wirklich getraut habe. Die erste Wanderung mit dir, den steilen, zugewachsenen Berg hinauf und wieder runter, die habe ich geschafft. Ohne Schrammen und Kratzer. Ich habe dein und mein Geistergewand gesehen, Bobba. Und dein sieht gerade sogar eher wie ein Umhang aus. Ein Umhang für Super Bobba, mit dem du mich aufzufangen versuchst. Ich weiß nicht, ob ich dich jemals verstehen werde. Aber trotzdem. Super Bobba. Mein Superpapa. Jurate, Popujirim, Tikseria, Oinialem, Baba, Popujirim, Tikseria, Oinialem, Geister, Popujirim, Tikseria, Oinialem, Baba, Popujirim, Tikseria. Wir sind das letzte Mal auf dem Horit-Gelände. Diesmal mit Gültekin. Und meinem 6 Monate alten Sohn. Bei unserem letzten Besuch hier oben mit dem Schamanen sind uns plötzlich Kinder entgegengekommen. Es waren vielleicht 5 oder 6 Kinder. Mit kleinen Rollern und zerzausten Haaren. Zwischen 5 und 11 Jahren vermutlich. Privatparkplatz. Sie haben das nachgeplappert, was auch ein Mann zu uns gesagt hatte. Nur viel eindringlicher und unfreundlicher. Wir sollten nicht an der Burg parken. Diesmal sind die Kinder auch wieder da. Es kann aber nicht sein, dass es alles privat ist. Hallo, ist das Privatgrundstück? Ja. Warum? Aber hier nicht? Nee. Ja, also. Anscheinend leben in der Burg seit einer Weile 2 Familien. Wir schauen zusammen auf die ehemalige Unterkunft von Gültekin, wo ihm die Kindergeister begegnet sind. Etwas raschelt im Gebüsch. Da ist der Kleine, einer von den Kindern im Gebüsch. Der versteckst du dich da? Kannst du auch rauskommen? Wir machen dir nichts. Bist du ein Geist? Was geisterst du hier rum? Hallo. Papa, warum starrst du den Jungen so an? Ah ja, Entschuldigung, eine, ja. Es gibt's doch nicht, wallahi billahi, ja. Sanki gördüm o çocuğu, ja. Scheiße, echt jetzt. Ja, o çocuk, dediğin kısa saçlı dedim, sen hatırlamıyor musun? Ja, bana masal anlatma, Baba. Erzähl mir keine Märchen, Baba. Was meint er, Ayla? Er sagt, dass er den Jungen, der hier herumrennt, erkennt. Woher denn? Er meint, es ist der Junge, der ihm in der Nacht erschienen ist. Yaşını söyledim. Ich hab doch gesagt, dass er wenige Haare hat, also so. Kurze Haare. Wir sehen ein Mädchen, das auf uns zuläuft. Und, sieht das Mädchen so aus? Ja, der Original. Den blauen Schlafsack anziehen. Und der Junge ist der Freche. Kartoffelsack. Ich will auch küssen. Ich danke mir schon immer. Doch, ich glaub dir. Warum soll ich dir nicht glauben? Es macht mir Angst. Das ist so krass. Über ein Jahr waren wir auf der Suche nach den Kindergeistern. Ein Jahr lang. In Gesprächen, in Fotos, in Akten. Wir haben sehr viel herausgefunden über diesen Ort und seine Geschichte. Manches davon war schwer auszuhalten, furchtbar. Und jetzt stehen Gültekins Kindergeister vor uns. Wir können sie sehen. A auf einmal ist so kalt geworden. Und dann ist so Schimmelgeruch gekommen. Und dann habe ich so Stimme gehört. Ein Mädchen hat gesagt, ich will diesen Mann küssen, ich will den Mann küssen. Sie hat mich kalt geküsst, ja, so. Ganz kalt, aber hier war wie Eis. Und dann Junge hat gesagt, ich will auch küssen. Nein, du darfst du nicht küssen, geh mir raus. Und die sind jetzt so, gleiche Charakter. Janak Tabus. Gerade eben hat mich Baba auf die Wange geküsst. Hat er das jemals gemacht? Ich erinnere mich nicht daran. Das war ein warmer Kuss, war nicht kalt. Ja. Babas Erzählung von seiner Spukerfahrung, unsere lange Suche nach den Kindergeistern und jetzt dieses Gespräch mit ihm und der gemeinsame Besuch von diesem Gelände hier. Es hat uns näher zueinander gebracht. Üptüm sinne sinne. Wir werfen einen letzten Blick auf das Horit-Gelände. Die Kapelle, in der wir uns über Geister unterhalten haben. Also glaubst du, dass das Mädchen und der Junge da waren? Wenn ich das glaube, dann glaube ich meinem Vater auch. Das ehemalige Sternenwirtshaus. Es war so eine grandiose Geschäftsfrau. Wenn die Nazis kamen, hing der Hitler an der Wand. Und wenn der weg war, dann hing ein Geistlicher an der Wand. Er hat eben mit allen Leuten Geschäft gemacht. Und das Ritual des Schamanen dort in der Bauernstube. Das Haus ist wirklich total stark verschlossen in sich. Alles schwer, dunkel, schwarz. Ja. Die Burg, in die wir es nie hineingeschafft haben. Ja, die haben es immer gesagt, so eine Schwarzwald-Klass-Atmosphäre, so ein bisschen so, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, hatte das. Wir erinnern uns an all die Erzählungen über Kinder. An das Adoptivkind von Paula und Adolf Huber, bei dem wir bis heute nicht wissen, wer es war und warum die Adoption gescheitert ist. Ich habe aber im Film ein Mädchen und das könnte vielleicht die missglückte Adoption gewesen sein. Wir erinnern uns an die geraubten polnischen Mädchen aus der Illenau. Wir haben immer gefragt, wenn dürfen wir heim, wenn wir dürfen wir heim. Und dann habe sie immer gesagt, dann Weihnachten. An die Verschickungskinder, die hier zur Kur gewesen sind und die wir nie getroffen haben. Heute kann ich nicht singen, ohne dass mir die Tränen kommen. Und es stellt sich mir gerade erstmalig die Frage, ob die Ursache dafür nicht in diesen Gewitternächten im Haus Nickersberg liegt. Sie alle bleiben geisterhaft für uns. Und doch existieren ihre Geschichten. Gültekin. Ja. Wie geht's dir, wenn du jetzt wieder hier bist? Wenn du jetzt diese Kapelle da hinten siehst? Und ist so schon komisch, ja, ein bisschen. Und dieses Haus da gerade, diese Burg. Eigentlich, ich wollte gar nicht sehen, das aber jetzt, okay, jetzt sind wir da. Ja. Hm. Ich schaue Baba an. Yorgun gözüküyor. Er sieht fertig aus. Die Begegnung mit den Kindern macht was mit ihm. Aber was, kann ich nicht herauslesen. Und er sagt es mir nicht. Und das Gespräch zwischen uns war auch nicht einfach. Gel sana bir masal anlatayım, süper baban. Und vielleicht gehe ich deiner Dubai-Geschichte irgendwann doch noch auf den Grund. Kurz vor unserer Abfahrt streifen wir nochmal das kleine kioskartige Gebäude neben dem Sternenwirtshaus. Diesmal liest Gültekin den Spruch. Dieses Haus ist nicht dein und auch nicht mein. Allah, Allah. Und komm rein. Andere da rein. Ist auch es nicht sein. Bu ev ne senin, ne de benim. Ve eğer oraya başka biri girerse, onun da değil. Es gehört uns. Das war die letzte Folge der sechsteiligen Serie Babas Geister von Ayla Güney und Jurate Braginaite, produziert für SWR Kultur und den Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Serie gefallen hat, teilt sie gerne mit anderen. Die komplette Geistersuche findet ihr in der ARD Audiothek, in der DLF App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Paylaşmaktan çekinmeyin. Mit dabei Gültekin Güney. Es sprachen İdil Hasni, Derya Çakmak und die Autorinnen. Ton Alejandro Weyler. Mischung Cornelia Nelly Böhm und Andrew Mottl. Musik Kasia Katlubowska. Redaktion Christian Lerch und Christiane Habermals. Beratung Mara May. Regie und Schnitt Jurate Braginaite und Ayla Güney. Eine Produktion für SWR Kultur und den Deutschlandfunk 2025. Wir küssen eure Augen. Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.